بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الشرك بقهره والصلاة والسلام على من بعث بالسيف ولم يبعث بالقلم نبينا محمد أمير المجاهدين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Wir sind angekommen bei unserer Vortragsreihe, die Geschichten der Propheten. Wir sind jetzt beim dritten Teil. Wir werden hier inshallah behandeln von Hud a.s. bis Ibrahim a.s. Und wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben. Die Ayat sagten, Surah 46, Vers 22. Sie sagten, bist du zu uns gekommen, um uns von unseren Göttern abwendig zu machen, so bring uns doch her, was du uns androhst, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Also sie riefen ja die Strafe herbei. Sie sagten, dann bring doch die Strafe, wenn du die Wahrheit sagst. Und Sura 41, Vers 15. Was nun die Erde angeht, so verhielten sie sich hochmütig auf der Erde ohne Recht und sagten, wer hat eine stärkere Kraft als wir? Sahen sie denn nicht, dass Allah, der sie erschaffen hatte, eine stärkere Kraft hat als sie? Aber sie pflegten unsere Zeichen zu verleugnen. Also sie waren hochmütig und Allah sagt in dieser Ayah ohne Recht. Warum? Weil keiner hat das Recht, hochmütig zu sein, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Yani Kibr gehört nur Allah subhanahu wa ta'ala. Und na'am. Also macht der Hud a.s. macht der Dua. Surah 23, Vers 39. Er sagte, mein Herr, hilf mir, wo sie mich der Lüge bezichtigen. Und eine Ayah später, Allah sagte, also 23, Vers 40, er sagte, über ein kleines werden sie wahrlich Reue empfinden. Also in kurzer Zeit werden sie Reue empfinden. Und dann kam es. Sura 46, Vers 24. Als sie es als sich ausbreitende Wolke sahen, die auf ihre Täler zukam, sagten sie, das ist eine sich ausbreitende Wolke, die uns Regen bringt. Nein, vielmehr ist es das, was ihr zu beschleunigen gewünscht habt. Ein Wind, indem es schmerzhafte Strafe gibt. Also die haben eine dunkle Wolke gesehen, eine riesige, fette Wolke. Warum? Weil die hatten lange Zeit keinen Regen. Und danach kam eine Strafe und diese Wolke hat eine Strafe getragen. Obwohl sie dachten, diese Wolke ist eine Regenwolke. Diese schwarze, dicke Wolke. Also Allah subhanahu wa ta'ala gab ihnen erstmal eine Dürrezeit. Also eine Dürrezeit bedeutet, dass es nicht geregnet hat, sehr trocken war, nicht mehr so gewachsen, die Pflanzen, die Lebensmittel und so weiter, damit sie zurückkehren. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ أَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Und Allah sendet die kleine Strafe vor der großen Strafe, auf das sie umkehren mögen. Diese Ayah ist in Surah Sajda, aber ich weiß nicht genau, welche Ayah das ist. Und als Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Regenwolken sah, war er sehr besorgt und Aisha radiallahu anha fragte ihn, warum bist du so besorgt, während andere sich darüber freuen? Yani die Leute, wenn die schwarze, dicke Wolken sehen, dann freuen sie sich. Jetzt kommt wieder Regen und das und das. Rasulullah hat in solchen Momenten hat er sich gefürchtet, hat er sich Sorgen gemacht. Warum? Weil das Volk von Ad war dasselbe. Die haben Wolken gesehen, haben gedacht, endlich wieder Regen, aber da war ihre Vernichtung drin, in diesen Wolken. Und jetzt sehen wir, wie. In Sura 41, Vers 16. Da sandten wir gegen sie einen eiskalten Wind an unheilvollen Tagen, um sie die schändliche Strafe im diesseitigen Leben kosten zu lassen. Aber die Strafe des Jenseits ist wahrlich schändlicher und es wird ihnen keine Hilfe zuteil werden. Also dieser Wind, wie in der Aya erwähnt, war eiskalt. Er war sehr laut. Und das ist ein sehr gewaltiger Wind. Wenn man zum Beispiel ein Tornado mal erlebt hat oder gesehen hat, die sind meistens so ein sehr lautes Geräusch und sind sehr kalt. Und dieser Wind, Allah sagt uns, wie lange er geweht hat. Sura 69, Vers 7. Den er entscheidende 7 Nächte und 8 Tage fortgesetzt gegen sie einsetzte. Also Allah subhanahu wa ta'ala sandte diesen Wind 7 Nächte und 8 Tage lang. Und bei zum Beispiel, wenn man sieht, Allah subhanahu wa ta'ala sendet hier ein Tornado zum Beispiel. Meistens ein Tornado bleibt bei einer Stelle vielleicht ein paar Minuten oder ein paar Stunden und dann zieht dieser Tornado weiter. Aber bei denen blieb er 7 Nächte und 8 Tage lang. Und was war dann das Ergebnis? Allah sagt in Sura 69, Vers 7, also die gleiche Eier. Da hättest du in ihnen die Leute auf dem Boden niedergestreckt sehen können, als wären sie Stämme hohler Palmen. Ja, ne, sie lagen tot auf dem Boden am Ende. Die Art lagen dann tot auf dem Boden. Und in Sura 69, Vers 8 sagt Allah: Siehst du denn etwas von ihnen übrig geblieben? So, also hätte Allah subhanahu wa ta'ala uns nicht von der Aad berichtet, hätten wir niemals von denen was erfahren. Weil die Aad, wie wir anfangs erwähnt haben, waren riesig groß, waren sehr kräftig und haben viele Gebäude gebaut. Die haben auf den Bergen oben drauf haben die Gebäude gebaut, einfach so. Nicht darin, um darin zu leben, sondern einfach so aus Luxus und so weiter. Und Allah subhanahu wa ta'ala sandte diesen Wind und er hat alles komplett zerstört. Und jeden von der Art komplett zerstört. Außer Hud al-Islam und die Gläubigen mit ihm. Aber die wurden komplett zerstört, die Kuffar unter ihnen. So dass, wenn jemand dorthin geht, zum Beispiel wo die waren, er sieht nur noch Wüste. Nur noch Wüste. Die Gebäude gibt es nicht mehr. Diese Leute gibt es nicht mehr. Nur noch Wüste übrig geblieben. Und Allah sagt in Sura 89, Vers 6 bis 8: Siehst du nicht, wie dein Herr mit den Aad verfuhr, mit Iram, mit den Stützen, dergleichen nicht erschaffen wurden in den Landstrichen? Also Allah sagt, die Aad haben Gebäude gebaut, die andere nie gebaut haben. Und wir auch nicht. Also die haben Gebäude gebaut, die Menschheit noch nie gesehen hat. Und Allah sagt, Allah subhanahu rettete Hud a.s. Sura 11, Vers 58 bis 60. Als nun unser Befehl kam, erretteten wir Hud und diejenigen, die mit ihm glaubten, durch Barmherzigkeit von uns. Und wir erretteten sie vor harter Strafe. Das waren die Aade. Sie verleugneten die Zeichen ihres Herrn und widersetzten sich seinem Gesandten und folgten dem Befehl eines jeden trotzigen Gewalthabers. Aber ein Fluch folgte ihnen im Diesseits nach und wird ihnen am Tag der Auferstehung nachfolgen. Sicherlich die Aade verleugneten ihren Herrn, aber ja, weg mit den Aad, dem Volk von Hud a.s. Und wir erwähnen noch eine Aussage von Abu Darda, radiallahu anhu. Er sagt, Abu Darda war in Damaskus. Damaskus ist in Syrien und sah den Luxus der Muslime und stand auf und sagte: O Leute von Damaskus, habt ihr keine Scham? Schämt ihr euch nicht? Ihr sammelt Besitz, den ihr nicht nutzt, und ihr baut Paläste, in denen ihr nicht lebt, und ihr erwartet, länger zu leben als euer Leben. Und die Leute vor euch sammelten und hatten mehr, und sie bauten und machten bessere Gebäude wie ihr, und sie lebten länger, wie ihr lebtet. Was sie ansammelten, half ihnen nicht, und die Paläste wurden zu ihren Gräbern, und ihre Wünsche waren falsch. Und gedenkt die Leute von Aad. Die hatten eine Armee von Aden bis Oman. Wer kauft von mir die Anhöhe von Aad für 2 Dirham? Wer kauft die Hinterlassenschaft von Aad von mir für 2 Dirhams? 2 Dirhams sind ja eine 2 Silbermünzen. Er sagt, wer kauft von mir das Erbe, was die Aad hinterlassen haben? Also er will damit sagen, keiner kann das von ihm abkaufen. Warum? Weil es gibt es nicht mehr. Also er hat die Leute sozusagen mit diesem Beispiel hat er ermahnt. Er hat gesagt, ihr baut Paläste wie die, aber ihre Paläste waren besser. Und im Endeffekt ist von denen nichts übrig geblieben. Das heißt, wir müssen auch eine Lehre davon ziehen sozusagen. So, wir sind fertig mit Hud a.s. und seiner Geschichte. Und wir fangen jetzt an mit Salih a.s. In Sura 15, Vers 80. Und die Bewohner von Al-Hijr bezichtigten die Gesandten der Lüge. Also Al-Hijr bedeutet ein felsiges Gebiet. Also Salih a.s. war aus Al-Hijr, aus einem felsigen Gebiet, wie in der Ayah, Sura 15, Vers 80 erwähnt. Und Sura 15, Vers 81 bis 82. Wir ließen ihnen unsere Zeichen zukommen, aber sie wandte sich von ihm ab. Und sie kauften aus den Bergen Häuser aus. Und sie hauten aus den Bergen Häuser aus, im Trachten nach Sicherheit. Also die haben in den Bergen haben die Wohnungen reingemacht. Also die haben in Bergen sozusagen Wohnungen reingemacht. Und Ibn Jawzi rahimullah sagt in seinem Tafsir über Sicherheit. Er sagt in seinem Tafsir über Sicherheit 2 Dinge. Erstens, sie fühlten sich vor der Strafe Allahs sicher. Zweitens, sie fühlten sich sicher, dass diese Gebäude niemals zerstört werden. Also sie fühlten sich sicher, dass diese Gebäude niemals zerstört werden. Aber Allah sagt in Sura 7, Vers 99: Glauben Sie denn sicher vor Allahs Ränken zu sein? Aber vor Allahs Ränken sicher zu sein, glaubt nur das Volk derjenigen, die Verlierer sind. Also, Jane, ob du auf einem hohen Berg bist oder tief im Ozean oder sonst wo, es schützt dich nicht vor Allah seiner Strafe, wenn er dich strafen will. Und die Art hatten. Die Thamud, Salih a.s. wurde zu Thamud gesandt und die hatten in den Bergen, haben sie so Wohnungen gebaut und haben sich daran sicher gefühlt sozusagen. Und Ibn Jawzi sagt, wie ich erwähnt habe, diese 2 Sachen über Sicherheit. Taib. Also sagte ihnen der Prophet Salih a.s. in Sura 26, Vers 146, bis 149. Werdet ihr etwa in Sicherheit belassen, in dem, was hier ist, in Gärten und an Quellen, in Getreidefeldern und unter Palmen, deren Blütenscheiden zart sind, und werdet ihr weiter voller Stolz aus den Bergen Häuser aushauen? Also, ja, die Thamud, wie wir hier sehen, waren sehr gute Architekten, also Häuserbauer sozusagen. Und Sura 7, Vers 74. Und gedenkt, als er euch zu Nachfolgern nach den Aad machte und euch auf der Erde Städten zuwies, so dass ihr euch in ihrem Flachland Schlösser nahmt und die Berge zu Häusern aushautet. Gedenkt also der Wohltaten Allahs und richtet auf der Erde nicht unheilstiftend Verderben an. So, was war die Botschaft von Salih alayhi salam? Was war seine Botschaft? Sura 7, Vers 73. O mein Volk, dient Allah, keinen Gott habt ihr außer ihm. Ja, und auch Tawhid, wie wir sehen und wie die Propheten vor ihm waren und nach ihm. Salih alayhi salam war jung, sehr intelligent und er war stark. In Sura 11, Vers 62. Sie sagten, O Salih, du warst zuvor unter uns einer, auf den man Hoffnung gesetzt hat, auf den man Hoffnung setzte. Willst du uns denn verbieten, dem zu dienen, dem unsere Väter dienen? Wir sind fürwahr über das, wozu du uns aufrufst, in einem starken Zweifel. So, und jetzt interessanterweise in Sura 43, Vers 23. So haben wir auch vor dir in eine Stadt keinen Warner gesandt, ohne dass diejenigen, die in ihr üppig lebten, also verschwenderisch, gesagt hätten, wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden und auf ihren Spuren folgen wir ihrem Vorbild. Also die sagen, wir haben unsere Eltern als Götzenanbeter gefunden, also beten wir auch Götzen an, wir folgen unseren Vätern. Und wie oft sehen wir das heute? Du siehst zum Beispiel, sagen wir mal so, diese DTIP-Hodjas oder so, oder die Leute, die in DTIP gehen, die Kinder gehen dann auch meistens in DTIP zum Beispiel. Oder, und dann fragst du sie, warum machst du nach dem Gebet diese Bid'at und so weiter. Dann sagt sie, ja, ich habe gesehen, wie mein Vater das macht und so weiter. Oder du gehst zu den Christen und sagst, warum bist du Christ? Er sagt, ja, meine Eltern sind Christen. Oder gehst zu einem Juden, warum bist du ein Jude? Dann sagt er, meine Eltern sind Juden. Und dann fragst du einen Muslim, warum bist du Muslim? Er sagt, meine Eltern sind Muslime. Man muss selber mit Gewissheit den Islam natürlich annehmen und so weiter. Aber nicht wegen seinen Eltern. Also nicht so, der Islam ist keine Traditionsreligion, so gesehen, ja. Ne? Natürlich, wenn man die Eltern Muslime sind und man folgt ihren Fußstapfen und nimmt auch den Islam an, dann natürlich gut. Dann bezichtigten sie ihn der Zauberei. Also sie haben ihn als Zauberer bezeichnet. Sura 26, Vers 153 bis 154. Sie sagten, du gehörst ja nur zu denjenigen, die einem Zauber verfallen sind. Du bist nur ein menschliches Wesen wie wir. So bringe doch ein Zeichen her, wenn du zu den Wahrhaftigen gehörst. Also sie durften auswählen, welches Zeichen sie bekommen, was den anderen Nationen nicht gewährt wurde. Also die durften, das Volk von Thamud, also Volk von Salih a.s., waren die einzigen, die das auswählen konnten, welches Zeichen sie bekommen. Und was wollten sie? Sie haben auf einen Stein gezeigt und haben gesagt, bring uns von da ein Kamel heraus. Und für Allah subhanahu wa ta'ala ist es ein leichtes, er sagt, kun feyakun, sei und es ist, und danach kommt, was er will, er schafft er. Yani. Und dieses Kamel yani, war riesig und es war halt größer als die normalen Kamele. Allah sagt bis Sura 26, Vers 155 bis 156. Er sagte, dies ist eine Kamelstute, sie hat eine Trinkzeit und ihr habt eine Trinkzeit an einem bestimmten Tag. Fügt ihr nichts Böses zu, sonst überkommt euch die Strafe eines gewaltigen Tages. Ja, die Kamel, der Kamel von Salih al-Islam durfte einen Tag trinken. Und die Thamud durften den nächsten Tag. Dann haben die Kamelstutz wieder einen Tag, Jana immer abwechselnd. Ein Tag Kamel, ein Tag das Volk. Ein Tag Kamel, ein Tag das Volk. Und wenn das Volk dann trotzdem trinken wollte, musste es halt die Milch von dem Kamel trinken. Taib. So. Und neun Stück oder neun von den Thamud planten, den Kamel zu töten. Sura 27, Vers 48. Nun befanden sich in der Stadt neun Mitglieder einer Sippschaft, ja, eine Familie sozusagen, die auf der Erde Unheil stifteten und keine Besserung brachten. Und Sura 91, Vers 11 bis 12. Die Thamud erklärten in ihrer Auflehnung die Botschaft für Lüge, als der unseligste von ihnen sich erhob. Also, Janne, neun haben diesen Anschlag geplant, diesen Kamel zu töten. Und einer von denen hat es dann den ersten Schritt gemacht. Also hat es von den neun nur einer gewagt, schlussendlich den ersten Angriff zu machen. Und Sura 91, Vers 14. Sie aber bezichtigten ihn der Lüge. Und so schnitten sie ihr die Sehnen. Ja, sie haben diese Kamel, die Vorderbeine, abgeschnitten oder angeschnitten, sodass das Kamel runtergefallen ist. Also das Kamel ist dann so auf den Boden gefallen sozusagen, danach sind sie mit ihren Schwertern auf den drauf gegangen, also haben die Schwerter abgestochen und haben das Kamel dann getötet. So. Sura 7, Vers 77. Dann schnitten sie der Kamelstute die Sehnen durch und lehnten sich gegen den Befehl ihres Herrn auf. Und sie sagten, O Saleh, bringe uns doch her, was du uns angedroht hast, wenn du zu den Gesandten gehörst. So. Aber die haben es nicht nur bei dem Kamel gelassen. In Sura 27, Vers 49. Sie sagten, schwört einander bei Allah, wir werden ganz gewiss ihn und seine Angehörigen nachts überfallen. Und hierauf werden wir zu seinem nächsten Verwandten sagen, wir waren bei der Vernichtung seiner Angehörigen nicht zugegen und wir sagen ganz gewiss die Wahrheit. Also die haben das Kamel getötet und sie wollten jetzt auch Salih al-Islam, die Leute und seine Angehörigen wollten sie dann, also seine Leute wollten sie dann nachts überfallen. Sozusagen, die haben einen Plan geschmiedet, ja, ne? Einen Plan gemacht unter sich, dass sie nachts die töten. Und danach, wenn dann die Verwandten von Salih al-Islam danach fragen sozusagen, sagen die, wir haben dann nichts zu tun gehabt sozusagen. Und jetzt Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sura 11, Vers 65, genießt euer Leben in eurer Wohnstätte noch 3 Tage lang. Dies ist ein Versprechen, das nicht erlogen ist. Das heißt, die Thamud hat noch 3 Tage zu leben, sozusagen. Was aus dieser Aya hervorgeht. Ein Tag ist vergangen, nichts ist passiert. Der zweite Tag ist vergangen, auch nichts passiert. Und die haben sich lustig gemacht, die Thamud. Die sagen, ja, wo ist die Strafe? Und haben sich darüber lustig gemacht. Und dann sind die nach 3 Tagen, also auch nach dem 3. Tag, sind die dann schlafen gegangen. Okay? Und nach, als sie zum 4. Tag aufgewacht sind, also jetzt sind ja 3 Tage vorbei, jetzt kommt ja die Strafe Allahs, weil Salih a.s. zu denen gesagt, er hat ihnen die Ayah Allahs vorgelesen oder vorgetragen, hat zu ihnen gesagt, ihr habt noch 3 Tage in eurer, genießt euer Leben, ihr habt noch 3 Tage Zeit sozusagen. Da haben sie sich darüber lustig gemacht, weil nach den Tagen noch nichts passiert ist. Und jetzt, nachdem die 3 Tage vergangen ist und am Morgen vom 4. Tag, sagt Allah, Surah 15, Vers 83. Da ergriff sie der Schrei bei Tagesanbruch. Also da ergriff sie der Schrei bei Tagesanbruch, also beim dem Anfang des 4. Tages. Und der Schrei war so laut und heftig, dass der Boden hat gebebt. Surah 11, Vers 67. Und es ergriff diejenigen, die Unrecht taten, der Schrei. Und so lagen sie morgens in ihren Wohnstätten auf den Brüsten da. Also sie lagen dann am Morgen auf ihrem Bauch, also auf ihrem Bauch, auf dem Boden, lagen die dort. Und eine Ayah später, Surah 11, Vers 68, als hätten sie überhaupt nicht darin gewohnt. Sicherlich, die Thamud verleugneten ihren Herrn, aber ja, weg mit den Thamud. Aber ja, weg mit Thamud. Und Surah 27, Vers 50 bis 51. Sie schmiedeten Ränke oder Pläne, Jane, und wir schmiedeten Ränke, ohne dass sie merkten. Schau nur, wie die Folge ihrer Ränke war. Wir zerstörten sie und ihr Volk allesamt. Allesamt. So, jetzt fragt man sich, wie kommt es, dass alle zerstört wurden? Weil es haben ja nur neun geplant, dieses Kamel zu töten. 9 haben es geplant. Und einer hat den ersten Schritt gemacht, hat ihn die Vorderbeine durchgeschnitten. Und da sind die anderen draufgegangen, die anderen 8, ja, 9 zusammen haben dann das Kamel getötet. Aber wie kommt es, dass das ganze Volk wegen diesen 9 vernichtet wurde? Warum? Weil alle davon wussten, das gesamte Volk wusste davon Bescheid und niemand hat sie aufgehalten. Weil niemand von dem gesamten Volk diese 9 aufgehalten hat und sie wussten von diesem Anschlag, hat Allah subhanahu wa ta'ala sie alle vernichtet. Surah 47, Vers 12. Allah lässt diejenigen, die glauben und rechtschaffene Werke tun, in Gärten eingehen, durcheilt von Bächen. Diejenigen aber, die ungläubig sind, genießen und essen im Diesseits, wie das Vieh frisst. Das Höllenfeuer wird ein Aufenthaltsort für sie sein. Jane, was sehen wir aus dieser Eier? Die meisten Kuffar essen einfach wie Tiere. Sie leben wie Tiere, essen wie Tiere. Also ihr Leben wie von Tieren, Jane. Also sie, das Volk von Thamud hat einfach die in Ruhe gelassen, einfach ihr Leben genossen, gegessen, wie Tiere gelebt und so weiter, hat diese 9 nicht aufgehalten und Allah hat die dann alle vernichtet. Aber natürlich rettete Allah subhanahu wa ta'ala Salih alaihi salam und die Gläubigen, als sie zerstört wurden, yani die Thamud. Und danach kam Salih alaihi salam zurück zu diesem Volk sozusagen und fand die Stadt als Geisterstadt vor und er begann mit den toten Körpern zu reden. Also Allah hat die Gläubigen und Salih a.s. gerettet Als dann die Strafe Allahs kam, ist er wieder zurückgegangen. Also nachdem die Strafe Allahs beendet wurde. Und das war da eine Geisterstadt. Warum? Weil die alle tot waren. In Sura 7, Vers 79. So kehrte er sich von ihnen ab und sagte: O mein Volk, ich habe euch doch die Botschaft meines Herrn ausgerichtet und euch gut geraten, aber ihr liebt nicht die guten Ratgeber. So. Als die Sahaba radiallahu anhum ajma'in an der Ortschaft von Thamud vorbeikamen, weil diese Ortschaft von Thamud, die ist jetzt im heutigen Saudi-Arabien, glaube ich, in der Nähe von Mekka oder Medina, ich weiß nicht genau, Allah alem. Als sie daran vorbeikamen und da war eine Quelle oder ein Brunnen von der Thamud, da war noch eine Quelle von der Thamud übrig oder halt da. Und die Sahaba haben davon das Wasser rausgeholt, von diesen Brunnen oder Quelle. Und haben aus diesem Wasser dann mit Weizen, heißt es glaube ich, haben dann mit Wasser und Weizen zusammengemischt und daraus halt Brot gemacht. Haben daraus dann Brot gemacht. Und der Gesandte Allah hat zu ihnen gesagt: Esst nicht davon. Esst nicht davon, sondern gebt es den Tieren. Also haben ihre Kamele und was sie halt an Tieren dabei hatten, haben sie das denen, dieses Brot, haben sie dann den Tieren gegeben und haben selber davon nicht getrunken. Brot kann man ja nicht trinken, ich meine gegessen. Die haben das Brot den Tieren gegeben und das Wasser, was sie geholt haben, oder so, was er sagte, schmeißt es weg. Also schüttet es weg. Und er sagte: Und tretet nicht in die Gebäude des Thamud ein, also in diese Höhlengebäude, geht nicht rein, außer dass ihr weint. Außer dass ihr weint. Und heutzutage zum Beispiel, was machen viele? Die gehen zum Beispiel in Museum rein, von Pharaon, diese Pyramiden oder von den Römern gibt es ja auch noch diese. Die haben ja auch noch Gebäude, was noch da sind, so kaputte Mauern vielleicht oder allgemein so Antiquitäten und so weiter. Und die Leute gehen dann in diese Gebäude rein und sie machen Fotos und sie nehmen davon Andenken, sie lachen, sie lächeln, freuen sich. Obwohl Rasulullah sagte, als sie bei den Thamud waren, geht nicht rein in ihre Gebäude, außer dass ihr weint. Warum Allah SWT hat diese Völker hat er zerstört und er hat von ihnen Sachen übrig bleiben lassen, sozusagen. Warum damit eine Ermahnung für uns? Zum Beispiel, wir gehen dann, sagen wir mal, nach Ägypten, nach Misr oder so, und danach sehen wir zum Beispiel eine Mumie oder so, oder wir gehen in ein Museum rein, wo wir sehen, wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute erniedrigt hat. Oder bei den Römern, was noch von ihr übrig geblieben ist. Und dann müssen wir, bei solchen Momenten müssen wir uns an die Strafe Allahs erinnern. Wo Allah subhanahu wa ta'ala hat diese Völker vernichtet. Und wir gehen dahin und wir schießen Fotos, wir lachen dabei. Nein, das ist nicht der Sinn dieser Sache. Jetzt machen wir weiter mit Ibrahim a.s. Ibrahim a.s. war einer von den fünf Ulul al-Azm. Also von den fünf standhaften Propheten. Also er war einer der größten Gesandten, die Allah subhanahu wa ta'ala geschickt hat. Er ist geboren in Babylon und seine Abstammung ist von den Chaldäniin, also heutigem Irak. Abstammung ist heutiger Irak. Naam. Ibrahim a.s. begann seine Dawa mit seinem Vater. In Sura 19, Vers 41 bis 43. Und gedenke im Buch Ibrahims, er war ein Wahrhaftiger und Prophet. Als er zu seinem Vater sagte: O mein Väterchen, warum dienst du dem, was nicht hört und nicht sieht und dir nichts nützt? O mein Väterchen, gewiss zu mir ist vom Wissen gekommen, was nicht zu dir gekommen ist. So folge mir, dann leite ich dich einen ebenen Weg. Und Ibrahim a.s. war zu diesem Zeitpunkt sehr jung. Er war sehr jung, aber wallahu alam, unter 16 Jahre alt. So, was sehen wir hier? Der Mann, mit dem Ibrahim a.s. sprach, war sein Vater und er war älter. Er war sein Vater und er war älter wie Ibrahim a.s. Trotzdem sagte er, Ibrahim a.s., Fettabi'ni, folge mir. Also soll die Führerschaft dem Wissenden und Weisen gegeben werden. Also das ist ein Nutzen, was wir aus der Ayah rausziehen können, oder aus den Ayat. Und wir sehen auch, Ibrahim a.s. sagte nicht, ja, Abi. Er sagt, ja, Abeti. Was heißt Abeti? Abeti ist die süße Form, ja, nicht Vater, sondern Väterchen. Also er hat ganz sanft Dauer gemacht mit seinem Vater, ganz sanft, ja. Taib. Was hat sein Vater ihm geantwortet? Surah 19, Vers 46. Er sagte, verschmähst du meine Götter, O Ibrahim? Wenn du nicht aufhörst, werde ich dich ganz gewiss steinigen und meide mich eine Zeit lang. Also wie wir sehen, sein Vater drohte ihn zu töten sogar. Ibrahim a.s. antwortete wie? Die nächsten zwei Ayat. Also 19, 7, Surah 19, Vers 47 bis 48. Er sagte, Friede sei auf dir. Ich werde meinen Herrn für dich um Vergebung bitten. Gewiss, er ist zu mir sehr entgegenkommend. Ich werde mich von euch und von dem, was ihr anstatt Allahs anruft, fernhalten. Und nur meinen Herrn anrufen. Vielleicht werde ich im Bittgebet zu meinem Herrn nicht unglücklich sein. So, also es ist haram, Dua für die Kuffar zu machen. Also man sagt nicht, zum Beispiel der Nachbar ist ein Käfer, dann sagst du nicht, ja Allah vergib meinen Nachbar. Nein, was machst du für ein Dua? Du sagst, ja Allah recht leite ihn. Das ist das einzige Dua, was du machst. Oh Allah recht leite meinen Nachbar oder meinen Eltern, Schwester, Bruder. Oder mein Freund oder so, also die man, wenn man einen Käfer als Freund hat, soll man natürlich nicht haben, aber trotzdem. Und wenn der Käfer stirbt, was macht man? Da macht man nichts. Also man macht kein Dua für den Toten. Für den toten Käfer nicht. Taib. Jetzt stellt sich dann die Frage, okay, warum hat Ibrahim a.s. dann Dua für seinen Vater gemacht? Und die Antwort sehen wir, Surah 9, Vers 114. Und die Bitte Ibrahims um Vergebung für seinen Vater war nur wegen eines Versprechens, das er ihm gegeben hatte. Als es ihm aber klar wurde, dass er ein Feind Allahs war, sagte er sich von ihm los. Ibrahim war fürwahr, weichherzig und nachsichtig. Also Ibrahim a.s. hat nur Dua gemacht, weil er es ihm versprochen hatte. Und danach, als es ihm klar war, dass er ein Feind Allahs ist, hat er sich von seinem Vater sogar losgesagt. Und am Ende der Ayah, Ibrahim war sehr weichherzig und nachsichtig. Also er war jemand, der immer demütig war vor Allah. Also immer bescheiden vor Allah. Und er machte immer viel Dua. Er war jemand, der viel Dua machte. Jetzt erwähnen wir einen Hadith im Bukhari. An Yawm al-Qiyamah wird Allah subhanahu wa ta'ala, Allah wird Ibrahim sagen, dass er sein Versprechen an ihn erfüllen wird und ihn nicht entehren wird. Warum? Weil Ibrahim a.s. macht ein Dua und er sagte: O Allah, entehre mich nicht am Tage der Auferstehung. Und Ibrahim sagte: Was ist eine größere Entehrung, als meinen Vater zu strafen? Weil Ibrahims Vater am Tage der Auferstehung zu ihm kommen wird. Und das erwähnt in Bukhari. Und er wird ihm sagen: Ich werde dir heute gehorchen. Also, Yawm al-Qiyamah, der Vater von Ibrahim a.s. wird zu Ibrahim kommen und er sagt: Er wird ihm sagen: Ich werde dir heute gehorchen. Warum? Weil er will zu seinem Sohn, damit sein Sohn Fürsprache macht bei Allah und dass er ihn rettet, sozusagen. Aber jetzt sehen wir, was kommt. In diesem Moment wird Ibrahim Allah sagen: Wie kommt es, dass mein Vater bestraft wird? Ich werde dadurch entehrt. Und dann wird Allah zu Ibrahim a.s. sagen: Schaue auf deinen Vater. Also blickt Ibrahim auf seinen Vater und findet vor, dass er in Form einer Hyäne ist. Also er guckt dann zu seinem Vater und dann sieht er, dass sein Vater ein Tier ist. Also eine Hyäne ist sowas wie ein, ähnlich wie so eine, wie sagt man, so ein Wolf. Ähnlich wie ein Wolf. Ja, ne? Der sieht seinen Vater und er sieht dann aus wie ein Hyäne. Also wird Ibrahim sich von ihm distanzieren und der Vater wird in die Hölle geschmissen. Also aus Allahs Barmherzigkeit wird der Ibrahim a.s. seinen Vater verwandeln, sodass Ibrahim das nicht mit ansehen muss, sozusagen. Und dann wird er zu einem Tier verwandelt und dann wird er sich von ihm lossagen, weil er dann das wahre Gesicht von seinem Vater sieht, sozusagen. Wieder zu den Ayat in Sura 19, Vers 48. Ich werde mich von euch und von dem, was ihr anstatt Allahs anruft, fernhalten und nur meinen Herrn anrufen. Vielleicht werde ich im Bittgebet zu meinem Herrn nicht unglücklich sein. So, was ist hier die wichtige Lektion? Hier ist die wichtige Lektion in dieser Aya, die Bara'a, die Lossagung. Von wem? Vom Schirk und von den Leuten des Schirks. Also ist es eine wichtige Lektion, sich von der Gesellschaft des Schirks zu entfernen, um seinen eigenen Dien sauber zu halten. Warum? Weil Ibrahim sagte: Ich werde mich von euch und von dem, was ihr anstatt Allahs anruft, fernhalten. Ich werde mich euch von euch Mushrikin fernhalten. Taib. Ibrahim a.s. machte natürlich auch Dawa mit seinem Volk. In Sura 21, Vers 52. Als er zu seinem Vater und seinem Volk sagte: Was sind das für Bildwerke, deren Andacht ihr euch hingebt? Also, was sind das für Bilder oder Götzen, die ihr anbetet? Sura 26, Vers 72. Bis 74. Er sagte: Hören sie euch, wenn ihr sie anruft, oder nützen sie euch oder schaden? Sie sagte: Nein, vielmehr fanden wir bereits unsere Väter dergleichen tun. Also Ibrahim a.s. machte Dauer mit denen. Er sagt: Diese Götzen, die ihr anbetet, hören die euch, wenn ihr Dua zu ihnen macht? Also nehmt ihr eure Dua an? Oder können sie euch nutzen oder können sie euch schaden? Und die Mushrikin selber sagen: Nein. Da fragt Ibrahim a.s., warum betet ihr sie dann an? Die sagten: Ja, unsere Väter haben sie angebetet. Und das mit den Vätern, dass man den Dien von seinem Vater meistens nimmt, hatten wir ja schon besprochen. Oder dass man einer Tradition folgt, anstatt der Wahrheit. Und das erleben wir heute natürlich auch. Sura 21, Vers 54 bis 56. Er sagte: Ihr und eure Väter befindet euch ja in einem deutlichen Irrtum. Sie waren schockiert, ja, sie waren schockiert davon und sagten, sie sagten, bringst du uns die Wahrheit oder gehörst du zu denjenigen, die ihr Spiel treiben? Er sagte, nein, vielmehr ist euer Herr der Himmel und der Erde, der sie erschaffen hat. Und ich gehöre zu denjenigen, die euch darüber Zeugnis ablegen. Und dann sagt er weiter in Sura 26, Vers 78 bis 81. Der mich erschaffen hat und mich nun recht leitet und der mir zu essen und zu trinken gibt und der, wenn ich krank bin, mich heilt und der mich sterben lässt und hierauf wieder lebendig macht. Ibrahim a.s. sagte zu sich selbst, Sura 21, Vers 57, und bei Allah, ich werde ganz gewiss gegen eure Götzen eine List anwenden, nachdem ihr den Rücken gekehrt habt. Also das hat er zu sich selber gesagt. Also 21, Vers 57 hat er zu sich selber gesagt. Also er hat einen Plan gemacht, dass er die ganzen Götzen kaputt macht von denen. So, die Leute von seinem Volk gingen alle auf ein Fest, auf ein Schirkfest. Die hatten so ein Fest, wo alle Leute vom Dorf oder vom Stadt oder was auch immer sich trafen wegen ihrem Gottheitfest, wegen ihrem Schirk, ja, ne? Und Ibrahim a.s. sollte mitkommen, also er soll mitkommen, aber er sagte, wie in Sura 37, Vers 89. Gewiss, ich bin krank. Also hat sich auf den Boden geschmissen, hat gesagt, ich bin krank. Also die sind hingegangen zum Fest, hat sich auf den Boden geschmissen, hat gesagt, ich bin krank. Und dann ist er wieder nach Hause gegangen, sozusagen. Und was er meinte mit krank, er sagte, also er meinte nicht körperlich krank, sondern er meinte krank von dem, was ihr tut. Also er ist krank von dem, was von ihrem Schirk. Nicht körperlich, aber die haben natürlich körperlich verstanden. Taib. Sura 37, Vers 91 bis 93. Nun schlich er sich zu ihren Göttern und sagte, wollt ihr nicht essen? Was ist mit euch, dass ihr nicht redet? Und er wandte sich gegen sie und schlug auf sie mit der Rechten ein. Und dann Sura 21, Vers 58 bis 60. Da schlug er sie in Stücke, außer einem großen von ihnen, auf dass sie sich an ihn wenden möchten. Sie sagten, wer hat dies mit unseren Göttern getan? Er gehört wahrlich zu den Ungerechten. Sie sagten, wir hörten einen Jüngling sie in abfälliger Weise erwähnen. Man nennt ihn Ibrahim. So. Also hier sehen wir Jüngling. Also die Dauer, Ibrahim a.s. war zu dieser Zeit jung. Er war ein junger Mann und er war nicht bekannt unter den Leuten. Also er war ein junger Mann und er war nicht bekannt unter den Leuten. Es macht einen Unterschied, zum Beispiel, wenn man sagt, Mohammed ruft dich. Dann wissen beide, wer gemeint ist. Aber wenn gesagt wird, ein Mann namens Mohammed ruft dich, dann weißt du nicht, welcher Mohammed. Und hier war es auch so. Sie sagen, ein Jüngling, der Ibrahim genannt wird. Das heißt, er war nicht unter den Leuten bekannt. Das nur so als Nebenpunkt sozusagen. Und in Sura 21, Vers 61. Sie sagten, so bringt ihn her vor die Augen der Menschen, auf dass sie es bezeugen mögen. Sie versammelten die Leute und sagten, 21, also Sura 21, Vers 62. Sie sagten: Hast du dies mit unseren Göttern getan, o Ibrahim? Er antwortete, also Sura 21, Vers 63. Er sagte: Nein, vielmehr hat das dieser Große unter ihnen getan. Fragt sie doch, wenn sie reden können. Und dann weiter, nächste Ayah, 21, Vers 64. Da kamen sie wieder zu sich und sagten: Ihr seid ja die Ungerechten. Also, die haben für einen kurzen Moment sind die aufgewacht. Warum? So, was hat Ibrahim a.s. gemacht? Er hat eine sehr schlaue Methode gemacht. Er hat gesagt: Ich bin krank, haben wir vorhin erwähnt. Ist er zurückgegangen und hat eine Axt gepackt oder irgendein Schwert oder so. Und dann hat er alle Götzen kaputt gemacht. Hatte alle kaputt gemacht, außer die größte davon. Das ist ja in der Ayat erwähnt. Hat alle kaputt gemacht, außer die größte. Danach hat er die Waffe an den größten Götzen hat er drangehängt. An den größten Götzen hat er drangehängt. Da sind die Leute gekommen, haben gesagt: Was hast du da gemacht, Ibrahim? Er hat gesagt: Oder wer war das? Er hat gesagt: Ich war das nicht. Da, frag diese große Götze, die war das. Die hat das getan. Danach haben die so ein bisschen nachgedacht. Haben die so gesagt, haben sich sozusagen zu sich selber so ein bisschen nachgedacht: Diese Götze kann noch nicht mal reden, die kann nicht sprechen, die kann nicht hören, die kann gar nichts. Und da sind die für einen Moment aufgewacht. Ja, Ibrahim a.s. hat eine sehr gute Taktik gemacht. Und trotzdem sagten sie, Sura 21, Vers 65, hierauf machten sie eine Kehrtwendung. Du weißt doch, dass diese nicht reden können. Dann sagt Ibrahim a.s. 21, Vers 65 bis 66. Er sagte: Dient ihr denn anstatt Allahs dem, was euch nichts nützt und nichts schadet? Pfui über euch und über das, dem ihr anstatt Allahs dient. Begreift ihr denn nicht? Und wir beenden hier inshallah. Und Allah weiß am besten. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.